Warum ist mitten im Ozean ein Riss im Meeresboden? Wir haben den Lavaausbruch im Ozean gut überstanden und kreuzten mit unserem U-Boot über dem Meeresgrund im Atlantik. Da entdecken wir, dass wir uns über einem mächtigen, langgestreckten Unterwassergebirge befinden. Über 2000 Meter. Also fast so hoch wie der höchste Berg Deutschlands erhebt es sich. Endlos zieht es sich über den Meeresboden hin und wir sehen, dass es ziemlich zerklüftet und zerrissen ist. In einem Punkt allerdings ist es sehr einheitlich, denn in der Mitte des Gebirges verläuft überall ein tiefer Graben, ein Riss. Wir tauchen hinab in diesen Graben, folgen ihm wie einem Gang, bis wir seinen Grund erreicht haben. Mit unseren Scheinwerfern beleuchten wir den Boden. Wo ist der geheimnisvolle Riss? Leider kann man ihn nicht so genau sehen. Er sieht nicht aus wie ein Briefkastenschlitz. Stattdessen liegt auf dem Boden des Grabens so etwas wie Schlacke. Wir sehen schwarze, kissenförmige Gebilde. Aber genau hier ist die Öffnung in der Erde, der Riss, der sich durch alle Ozeane hinzieht. Jeden Tag dringt aus diesem Riss ein winziges Stück neuer Ozeanboden hervor. Nachschub für die riesigen Platten unter den Ozeanen. Es sind nur 2 bis 10 Zentimeter im Jahr, die von hier aus nach links und rechts drängen. Und doch haben sie eine große Wirkung. Die Platten unter dem Meeresboden drücken nämlich auf die Platten unter den Kontinenten. Und wegen dieses Risses im Atlantik, dem sogenannten mittelatlantischen Rücken, treiben Afrika und Amerika im Verlauf eines Menschenalters um etwa 1,80 Meter auseinander.